Schwermut aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schwermut. Mir ist, wie wenn in einer Sommernacht die Menschen schweigsam in den Lauben sitzen. Die Luft ist schwer, ein Wolkenhimmel dacht sich über ihnen und die Fernen blitzen. Sie fragen in die Höhe, kommt wohl ein Sturm, und legen spät sich und bekümmert schlafen und lauschen oft gepresst, ob nicht vom Turm ihr Ohr im Halbschlaf Glockenklänge trafen. Ende von Schwermut.